Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und mit dem Mann, der seine Cola weder geschüttelt noch gerührt trinkt, dem Sommeniac. Hallo. Wer macht denn sowas? Du auf jeden Fall nicht. Was hast du uns denn heute für ein Plätzchen gebacken? Alien-Plätzchen. Alien-Plätzchen? Ja. So Take Me to Your Leader-Plätzchen oder? Wobei Alien heißt ja einfach nur Fremder. Ja. Also Sting hat nicht davon gesungen, dass er ein säureblutsaltiges, sabberndes Vieh ist, sondern er war halt einfach nur ein Fremder. Ja, aber er war ja auch ein Legal Alien. Stimmt, er war ein Legal Alien. Ja, ja, die anderen... War kein Illegal Alien, er war sogar ein Legal Alien. Jetzt habe ich ein Fass aufgemacht, das darf nicht wahr sein. Also gut, es geht heute um Alien, das Alien-Franchise. Oh ja. Ja, super Filme. Und was machst du sonst noch heute? Ja, ich bin da vorbeigekommen und habe ich gesagt... Ja, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang mal an. Ich fange immer an. Okay, was soll man dazu erzählen? Also ich persönlich, mein Lieblings-Alien-Film ist immer noch der erste. Also es ist ja auch irgendwie, ja, im Prinzip wie Star Wars. Wann war das? 1979, glaube ich. Mhm. Alien ist von 1979. Das war halt für die damalige Zeit, war das halt... irre. Und ich muss halt auch sagen, ich habe noch nie vorher und nachher so Schiss vor dem Vieh gehabt wie in dem Film. Also das hat bei mir persönlich kein anderer Film geschafft. Auch die anderen Alien-Filme haben das nicht mehr geschafft, dass ich so Panik, also nicht Panik, aber dass mir ein Vieh so Angst eingejagt hat. Also das ist halt wirklich... es gab zwar Horrorelemente in vorherigen Science-Fiction-Filmen, aber... sei es die Optik oder sonst irgendwas. Also es ist halt sehr, sehr ja, cool gewesen. Ja, es war vor allem, glaube ich, anders, weil, ich sag mal, in anderen Filmen, da hast du, ich sag mal, Monster gehabt. Ja, und ja. Da hast du gesehen, okay, entweder war es Ray Harryhausen, der mal der Stop-Motion gemacht hat. Oder, der Skorpion war eigentlich nicht so groß, aber wenn wir den gegen den Hintergrund filmen und einfach da mal reinkopieren, vergrößert, dann geht er auch noch für die mysteriöse Insel, geht er dann auch noch durch oder so. Ich hatte mal als Jugendlicher oder so, hatte ich mal eine Phase, da mochte ich diese ganzen 50er Jahre, Formicula, Tarantula und so weiter, diese ganzen Dinge, die eigentlich nur mit normalen Zootieren gedreht worden sind oder mit normalen Insekten und Spinnen gedreht worden sind, die aber eben durch diese Projektionsart auf 80 Meter Größe hochprojiziert worden sind. Tarantula schon. Ich meine, bei Formicula, in der einen Szene... Bei Formicula war die Ameise, oder? Das sind die Ameisen. Die Ameisen. Ja, aber die waren teilweise tatsächlich Modell. Ah, okay. Ja, die waren teilweise Modell. Tarantula war kopiert. Ja, genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, das machte einfach diesen riesen Unterschied. Das kannte man und die sahen so aus. Und bei Alien war das anders. Weil ja, man hat sich das irgendwo gesagt, ja, gibt's nicht, aber es sah verdammt danach aus, dass es tatsächlich da war. Ja, Alien, also man sieht halt wirklich, wenn man sich den ersten anguckt, es wird halt so brutal mit Urängsten gespielt. Also erstmal hat man da diese Eier, die ja generell nicht, also das Raumschiff sieht ja von vornherein schon mal super einladend aus, als sie da ankommen. Ja. Dann ist da also es sieht erstmal so aus, als ob das Ding seit 8 Millionen Jahren da liegen würde. Dann hat man halt diesen Space Jockey, der halt in diesen Sitz da quasi einversteinert ist. Dann finden die diese Eier und man will den Typen anbrüllen. Ich glaube, John Hurt ist das. Ja. Ist John Hurt, ne? Es ist John Hurt. Man will ihn anbrüllen. So, geh da weg, mach das nicht. Auch beim ersten Mal habe ich gesagt, lauf. Jedes Mal. Ja. Und dann kommt halt Ja, Jumpscare, den Begriff kannte ich ja damals noch nicht, aber es ist halt der ultimative Jumpscare und es ist halt wirklich, du guckst dir vorsichtig etwas an und das ist halt auch so eine Urangst. Es geht halt direkt ins Gesicht und es raubt dir halt wirklich alles. Mhm. Es bedeckt deine Nase, deine Augen, deinen Mund und so weiter. Das ist halt so das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Ja, Erstickung, ne? Ja, ersticken und komplett nichts mehr sehen. Und ich meine, es gibt in dem ganzen Film, und das macht auch einen großen Unterschied zu anderen Science-Fiction-Filmen aus, es gibt in dem ganzen Film sowieso keinen einladenden Raum. Ja, auf der einen Seite... Also ich sag mal, auf dem Raumschiff willst du auch nicht unbedingt sein. Ja, weil auf der einen Seite ist es halt, also es ist ein sehr, sehr realistisch gemachtes Raumschiff. Also die haben ja gesagt, es gab im Prinzip jeder Knopf, der da gewesen ist, hatte seine Bedeutung. Also es gab jetzt nicht diese Fake-Panels, die man in Science-Fiction damals auch ganz gerne mal hatte. Sondern es war halt wirklich, alles hatte irgendwie seine Bedeutung und so dieser Wohnbereich, der wirkte schon eher ein bisschen seltsam, auch nicht besonders einladend, weil die kommen halt aus diesem Kryoschlaf raus und die sehen halt alles erstmal sehr, sehr fertig aus. Also das ist jetzt nicht das Star Wars-Universum, wo du dir denkst, das Star Wars-Universum, da sowieso nicht, das Star Trek-Universum, wo du dir sagst, ach, das ist doch total cool, da auf dem Raumschiff zu sein. Nee. Das ist... Raumschiff ist anstrengend, Raumschiff macht dich fertig und es ist hauptsächlich stockendüster und es ist dreckig, es ist und nass. Und, genau, es ist anonym, weil das dann alles in diesem Weiß gehalten ist so weiter. Die Charaktere, das sind alles keine Helden. Gar nicht. Das sind totale Normalleute. Genau. Also Ripley wird im Grunde genommen irgendwie dazu, aber quasi genötigt. Das sind keine, wir gehen jetzt dahin und Weltraum ist total cool und lass einfach mal mit diesem riesen Minending durchs Weltall fliegen oder so. Ja, die kämpft auch nicht für irgendein Ideal oder so. Weil die ja noch, glaube ich, sogar davon reden. Sie haben da wie hier in unseren Verträgen steht und so weiter. Und wir müssen hier, weil wir unsere Verträge haben. Ja, ich meine, wann hat man irgendwie mal schon einen bei Star Trek über seinen Arbeitsvertrag reden hören? Ne? Also die sind eben da wegen der Kohle. Und nicht, weil das so eine tolle Sache ist. Die sprechen sich ja auch dagegen auf dieses Notsignal. Also eigentlich sind sie fast schon wieder Anti-Helden. Richtig. Die sprechen sich halt dagegen aus, auf dieses Notsignal zu reagieren, weil sie halt einfach sagen, müssen wir das überhaupt? Ja, doch, es gibt die Vertragsklauseln in ihrem Arbeitsvertrag. Ne? Und wenn sie nicht reagieren und das kommt raus, dann kriegen sie gar nichts. Genau. Und erst dann lenken sie ein. Genau. weil die Firma sagt. Die Firma. Also nicht das Imperium, nicht der Widerstand, nicht die Föderation oder irgendwie die Firma. Das ist ja generell. Also wenn ich an Evil Corporation denke, viele Leute sagen dann, ja klar, also fiktive. Umbrella Corporation hörst du ganz oft. Ne? Das hat die aus den Resident Evil Sachen. Aber für mich ist halt die, wenn ich halt böser Megakonzern, der über Leichen geht, dann fällt mir erstmal OCP ein aus Robocop oder Weyland-Yutani aus Alien. Genau. Das sind so die absoluten Prototypen des bösen, gesichtslosen Konzerns. Genau, Und dann bisschen später noch die Jungs aus Blade Runner. Echt? Gab's da? Diese Firma, die da sozusagen diese Blade Runner und so. Ja gut, aber ich so als Name, dass mir jetzt quasi der Name bekannt ist, weil Blade Runner war jetzt nicht so prägnant, dass ich mir den Namen jetzt gemerkt aber habe. Aber wie gesagt, also die fiesen Firmen, ja. Ja. Also das ist für mich so das Sinnbild Weyland-Yutani, OCP. Also. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, das macht der Man muss sich da immer so ein bisschen zurückversetzen. Ja. Also, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, es gab Internet, aber kein Mensch hatte Internet, das war irgendwann Anfang Mitte 90er muss das gewesen sein. Ich hatte den Film also nicht gespoilt bekommen. Ich wusste auch gar nichts über den Film eigentlich. Und ich wusste auch nicht, was ein Alien ist und so weiter. Also ich habe tatsächlich den Film absolut nackt gesehen. Also wer den Film heute, der muss sich schon Mühe gegeben, weil das Alien kennt halt jeder. Ja. Das ist so eigentlich ein bisschen schade. Also für mich war das dann auch ein wirklicher Schockeffekt, wie der wieder John Hurt plötzlich am Mittagstisch zusammenbricht und sich auf den Tisch draufschmeißt und du denkst, was passiert mit dem? Und dann platzt da auf einmal dieser Chestbuster, also der platzt dann halt raus und haut ab und das, was zum Teufel war das denn jetzt? Also das ist halt echt. Ja, die Überraschung soll ja wohl angeblich für die Schauspieler genauso groß gewesen sein. Okay. Ja, das ist witzig. Weil das wohl, also ich, irgendwie mal so, irgendwo mal, wenn ich es richtig erinnere, dass er da sagt, und dann, dass sie die auch nicht wirklich darauf vorbereitet haben, dass also irgendwie, ja, denn irgendwas sein und John Hurt auf dem Tisch und so. Mhm. Aber dass dieses Blut da rausspritzt und so weiter, wenn man sich da manche von den Gesichtern, das war doch nicht mal gespielt angeblich. Also es geht, das erinnert mich jetzt an, jetzt kommt der erste kleine Exkurs, aber nur ganz kurz. Alan Rickman als Hans Gruber, er guckt ja schon, als er halt von Bruce Willis, also von John McClane vom Hochhaus geschmissen wird, er guckt schon sehr, sehr überrascht, als es dann runtergeht. Das lag ganz einfach daran, dass John McTiernan gesagt hat, ja, wir zählen jetzt bis drei und dann schmeißen wir dich runter. Eins, zwei und dann hat er ihn runtergeschmissen. Ne? Also ja, ja. Und ja, da kommt dieser überraschte Gesichtsausdruck her. Ja, ja. Also so ein paar Gesichtsausdrücke in The Shining sind wohl auch nicht so. Aber Kubrick hat ja generell die Leute bis an den Rand des Nerven zusammen, wo ich glaube, bei Shelley Duvall ist es teilweise über den Nerven wollte ich sagen, ne? Also so ein bisschen manche Gesichtsausdrücke bei Shelley Duvall ist auch, da hört Schauspiel auch auf. Ja. Und ja. Also wie gesagt, klar, was ich eben interessant finde dabei, und das machte für mich, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, diesen Riesenunterschied aus. Mhm. In all den ganzen anderen Filmen hast du ein relativ gutes Bild eigentlich, wie dieses Alien aussieht. Mhm. Also das hast du auch bei den anderen, irgendwie da gab es so eine Totale und ich sag mal, jeder wusste, wie King Kong aussieht. Ja. Weil da war diese Szene und da gab es King Kong. Genau. Jeder wusste, wie King Kong aussieht und auch aus den Harryhausen-Filmen. Ganz, ganz zum Schluss, da muss man quasi ja drauf achten, ganz zum Schluss quasi erst sieht man überhaupt mal, wie dieses Alien eigentlich vielleicht mal so komplett aussieht. Ja, als Leiche durchs All tragend. Ja. Ne? Weil davor immer quasi nur von dem Gesicht her, was, und das ist natürlich auch da clever gemacht, weil das Alien keine Augen hat. Ja, Entmenschlichung. Ja, ne? also oder Ent. Weil man immer sagt, die Augen sind das Fenster zur Seele und das Alien hat keine Augen. Eben, das heißt, das Alien kann nicht zwinkern und nichts. Hat auch keine Seele, dann so nach dem Motto, das ist so die Assoziation. Genau, und das ist, da muss ich dann, das gehört zu den Sachen, die da so wunderbar, in Anführungszeichen, wunderbar funktionieren für den Film, für die Wirkung des Films. Weil du kannst mit diesem Alien nicht verhandeln, da ist nicht irgendwie, wir appellieren mal, King Kong und dann hat er sich in die Frau verliebt und das war nun mal sein Untergang und so, das fällt alles einfach komplett aus. Und was ich halt so cool an der ganzen Sache finde, ist, also sind so zwei Sachen, erstmal hat man diesen kompletten Lebenszyklus, also Wachstumszyklus vom, ne, also vom Facehugger bis zum Chestburster. Einmal die ganze Entwicklung durch. Ne, die halt sehr, sehr gut dargestellt wird. Und wenn man es ganz, ganz streng sieht, eigentlich ist das Alien noch nicht mal böse. Es ist halt ein Raubtier. Ja. Das ist also eigentlich, letzten Endes ist es so ein Tiger, der halt einfach seinen Instinkten folgt und Leute jagt. Ja. Also das Alien macht das ja nicht, weil es böse ist. Ne? Also für uns empfindet sich das böse, aber das ist halt jetzt nicht so wie jetzt Frankenstein, der sich für irgendwas rächen will oder Dracula, der Menschen tötet es ist halt... Der geht einfach seinem Wesen nach. Ja, genau. Und das reagiert instinktiv und killt sich dadurch, weil ist so. Ja. Und alles, und das ist das Interessante, fand ich auch noch dabei. Man hat halt auch dieses Entschuldigung. Ja, dass bei dem Alien quasi alles auf diesen Zweck abgestellt ist. Ja, also ich sag mal, selbst hinzugehen und sagen, wir schießen jetzt auf das Alien. Ja, da wollte ich gerade, da wollte ich gerade hinaus. Also nach dem Motto, wie bei anderen, da haben wir mit Pfeilen und drauf geschossen, dann verblutet der und dann ist gut. Ja. Das ist jetzt gerade irgendwie eine ziemlich dumme Idee, weil das sieht man dann, wenn sie durch, ich weiß nicht, 5, 6 Decks laufen, damit es dann irgendwann mal aufhört, weil irgendwie da, Ja. So, und ich glaube, er sagt sogar noch, das frisst uns ein Loch in die Hülle. So, genau, das ist halt genau. Echt, wir müssen einfach gucken, der frisst sich ein Loch in die Hülle und rennt von einem Deck zum nächsten und kommt immer nur an, bis dann auf Glück, sozusagen durch Glück dann aufhört, sozusagen. Weil wirklich, was ich realistisch fand, war keine Säure, also auch eine Alien-Megasäure, also dann müsste die sich durch Planeten durchsaugen. Ja, also, ja, aber, wirklich, Quatsch, aber man sieht, alles ist darauf ausgerichtet. Ja. Und es ist, gerade beim ersten Mal gucken, wenn man sich zurückerinnert, ist es halt, man hat so dieses, um Gottes Willen, was passiert denn noch? Also erstens hat man halt diese, also du hast immer wieder eine neue Überraschung. Und dann ist dieses Alien absolut nicht greifbar. Ja? Und dann ist es aber plötzlich riesengroß. Also es wächst ganz schnell. Ja. Dann hat es, ich hätte fast radioaktives Blut gesagt, dann hat es Säure als Blut. Ja. Das war halt einfach. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass also ganz, ganz viele Stilmittel vom Horrorfilm, die es vorher schon gegeben hat, aber es gibt zum Beispiel diese Szene, die sich, also er arbeitet manchmal, also Ridley Scott, arbeitet manchmal in dem Film mit bewussten, ja, lang, also er zieht Szenen lang. Ja. Das ist zum Beispiel, wo da dieser ich glaube, das ist einer der Chefmechaniker, der mit der Kappe, der stellt sich dann unter diesen, ich glaube, das ist ein Kühler, wo er da ist. Harry Dean Stanton, ne? Der dann genau, da steht. Der sich dann runterstellt und erstmal seine Mütze voll regnen lässt und dann Joe Jonesy und die Katze sucht und so weiter. Ja. Und dann trinkt er irgendwie noch ein bisschen was davon und es dauert halt ewig lang und du weißt halt genau, der Typ ist in 2-3 Minuten, der ist tot. Das weißt du, weil du schon genug Filme gesehen hast. Dann siehst du aber nicht, wie der zerfetzt wird. Das würdest du vielleicht heute sehen. Nee, du siehst die Katze, die beobachtet, wie er zerfetzt wird. Und du hörst einfach nur Sachen. Und das macht die ganze Sache noch viel fieser, weil dann spielt es sich im Kopf ab. Genau. Das ist wie dieses, wir trennen uns hier mal und ich gehe mal oben auf den Dachboden gucken, ob der fiese Massenmörder mit der Axt, ob der oben auf dem Dachboden ist. Genau. Wo du jeder weiß, tu es nicht. Und dann hörst du, dann bleibt die Kamera aber bei mir und ich höre im Prinzip, wie du oben zerfetzt wirst. Genau. Und oder alle warten darauf, dass jetzt der oben auf dem Dachboden zuschlägt und einmal hörst du es unten aus dem Keller, weil der andere ist im Keller runtergegangen und ist dem gerade in die Axt gelaufen. Der Mörder war nämlich die Kellerassel. So war das. Ne? Aber das ist, da sind wahnsinnig viele Stilmittel. Das ist ja mal dieser Punkt. Das finde ich ganz interessant, wenn man zum Beispiel die Literatur guckt. Alien ist einer dieser Filme, der taucht immer in 2 Genrebüchern auf. Horror und die besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und die besten Horrorfilme aller Zeiten. Für mich ist es ein Horrorfilm. Also Science-Fiction, also ich sage immer, nur weil ein Film im Weltall spielt, ist es für mich kein Science-Fiction-Film. Aber für mich ist zum Beispiel auch Star Wars kein Science-Fiction. Das ist halt Science-Fantasy. Ja. So klassische Science-Fiction ist halt etwas, was halt, was ist Science-Fiction? wobei man sagen kann, er geht schon als Science-Fiction-Film durch, weil ich sage jetzt mal, wie gesagt, er spielt dann im Weltall und so. Ja, mit Sci-Fi-Horror. Sag mal so, er hat jetzt keine Fantasy-Elemente, da müsste man dann wegen der Macht und so weiter, da ist man eher, sag mal, in der Star-Wars-Ecke. Aber also in dem Sinne ist er da schon ein Science-Fiction-Film, aber er ist eben ein Science-Fiction-Horror-Film. Ja. Ja, und er ist eben kein Science-Fiction-Abenteuer-Film, wo man jetzt sagt, oder ist das das Biest aus dem Meer und so weiter. Nee, das passiert. Ich überlege gerade die ganze Zeit nebenbei so Robocop würde ich als Science-Fiction bezeichnen. Robocop, ja. Eine ganz klassische. Ich meine, man kann es jetzt, ganz kurzer Exkurs, man kann jetzt natürlich sagen. Exkurs? Hier bei den Geekplätzchen? Noch nie da gewesen. Noch nie da gewesen. Unerhört. Direkt den Stift rausholen, das Kreuzchen an diesem Termin jetzt hier, an diesem Dienstag. Ist es genau, ja? Dienstag haben wir. Dienstag. Ja, genau. Machen, jetzt diesen Dienstag genau markieren, mit dem roten Kreuz, zum allerersten Mal Exkurs. Lange Rede, kurzer Sinn, Robocop. Auch super Sozialsatire. Ja, natürlich. Aber das ist eine der Aufgaben der Science-Fiction, Sozialkritik und Sozialsatire. Also man könnte wirklich sagen, Kritik an den sozialen Zuständen in den USA, da kannst du sozusagen, kannst du Robocop gucken. Ja, aber heute würden sie sich wahrscheinlich an die sozialen Zustände von Robocop herbei wünschen, aber das ist ein bisschen. Genau, also Robocop kann man ja mittlerweile on location in Detroit drehen. was man auch nichts mehr was man damals nicht konnte, weil es nicht genug verfallene Viertel gab. Da hat man den zum Abriss anstehenden Straßenzug in Atlanta genommen. Oh, okay. Und hat da gedreht. Ja, weil kein Robocop ist kein Robocop. Wir machen irgendwann noch eine Robocop-Folge. Genau, weil kein Robocop wurde in Detroit gedreht. Tja. Zurück zu den Aliens. Genau, zu den Aliens schon? Na, noch nicht ganz. Also wie gesagt, für mich ist eigentlich der uninteressanteste Aspekt, dass die unfreiwillige Heldin eine Frau ist an dem Film. Ja. Das war für mich also erst dann ein Thema, als irgendwelche Leute im Internet darüber gesprochen haben. Ich so, ja, ist, aber das ist halt, die war halt Ellen Ripley, also das ist, ja. Das ist natürlich jetzt immer noch, die Frage, klar, ich meine, wenn man das jetzt in den 90ern guckt zum Beispiel das erste Mal, fällt es einem nicht mehr so auf. Wenn man jetzt durch die End-70er geht, sieht das natürlich anders aus. Weil du sagst, einer dieser nicht so interessanten Aspekte. Für mich persönlich jetzt. Ne? Ja, für dich persönlich. So ein Ding, was ich zwar auf der einen Seite, ich meine, ich finde es jetzt nicht schlecht, man kann, aber dass dann zum Beispiel, was plant diese Firma jetzt noch? Und dann kommt der Androide. Ja, ach ja, stimmt, den habe ich ja total. Ja, also der Androide, der dann versucht, Ellen Ripley zu töten. auf die schönste Androiden-Mord-Art, die man sich vorstellen kann. Vor allem mit einem Magazin zusammenrollen und es ihr ins Auge drücken wollen. Mund. Genau. Also er versucht, Ellen Ripley zu ersticken, ja, indem er eine Zeitschrift zusammenrollt, dazwischen aber in der Röhre noch richtig schön Luft lässt und versucht natürlich. Es ihr in Als die, hätte er vielleicht oben im Finger zugehalten. Ja, und versucht es ihr die Luft. Also ich meine, ist ein Typ, der irgendwie, er hätte ihr einfach das Genick brechen können, aber nein. Ja. Ja, aber es ist, also das ist zum Beispiel dieser Aspekt, auch wenn man den später nochmal... Er hätte sie auch einfach unsichtbar machen können. Ja, ich meine, der Film funktioniert zum Beispiel, ohne diesen Subplot funktioniert der Film auch. Ja. Du lässt mir das jetzt mit dem unsichtbar machen durchgehen? Fürs Erste. Das habe ich deswegen gesagt, weil es Ian Holm ist. Ja. Bilbo Beutlin. Ja. Was ich aber muss ich allerdings sagen, der Effekt mit dem Androiden, das fand ich ganz gut gemacht. Ja, auch, dass die im Prinzip, also auf der einen Seite waren es halt synthetische Menschen, aber sie hatten trotzdem ihren Metabolismus offensichtlich, weil die hatten ja als Blut dieses Milchzeug. Ja. Und fand ich schon sehr interessant. Vor allem fand ich interessant. Es gibt ja diese Sache ursprünglich, ja. Man hat ja mal geplant, also, dass man quasi aus Alien und Blade Runner, dass das alles in einem Universum spielen sollte. Mhm. Da gibt es eine sehr, sehr gute Folge, The Biggest Movie That Never Was. Mhm. Da wäre dann halt eben Blade Runner und Alien im selben Universum und so weiter. Aber ist nicht. Aber nee. Hätte was gehabt, weil... Blade Runner und Soldier sind das gleiche Universum. Ja, das darf man keinem erzählen, aber es ist tatsächlich so, ja. Soldier, Kurt Russell ist das, ne? Kurt Russell. Ja, sind das gleiche Universum. Aber okay, gut. Kommen wir jetzt zum... Also, das war halt der erste Film, der für mich fast schon... Also, eigentlich hätte man nach dem Film schon Schluss machen können. Ja, also ich meine, was ich daran super spannend fand, aber das sieht man natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt zum ersten Mal guckt oder so. Was ich daran so spannend finde, ist, wie O'Bannon, der Drehbuchautor, im Grunde genommen sich die 50er gegriffen hat und macht auf der Basis quasi dann jetzt sein Skript für Alien. Ja, also das ist so der Kreis schließt sich. Wenn man sich das anguckt, weite Strecken von Alien, wenn auch woanders hingelagert und so, sind im Grunde genommen das Ding. Also das Ding aus einer anderen Welt. Ding aus einer anderen Welt, aus den 1950ern. Weil das Ding ist ja das Remake von Carpenter. Das ist der Witz. Ja, weil das Ding aus einer anderen Welt, diese Gruppe von Forschern am Nordpol, die ein UFO findet. Ja. Und da kommt dann quasi ein Alien raus und dieses Alien killt sich dann durch die Besetzung dieser Polarstation. Ja, wer den Film nie gesehen hat, wird vielleicht mit das bekannteste Watch the Skies Das kommt aus dem Film. Aber ich finde es halt lustig, ne? Was ist denn der Untertitel im Deutschen von Alien? Mhm. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Mhm. Gut, das haben jetzt nur die Deutschen gemacht, aber da klingt das schon so ein bisschen an. Ja, ja. Und wie gesagt, der Plot läuft über eine ganze Zeit immer durchaus, sag ich mal, ähnlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Das muss ich sagen, das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Und wenn man dann denkt, also O'Bannon guckt sich das an, macht quasi das Ding aus einer anderen Welt als Alien und John Carpenter geht ein paar Jahre später hin und macht das mal das Remake von das Ding. Ja. Ja, und versucht dann vom Gruselhorror, teilweise ich würde fast sagen Ekelfaktor, dann einfach mal Alien einfach mal wegzutoppen oder sowas. Nicht geklappt. Ist kein schlechter Film, aber wir sprechen ja jetzt über Alien. Ja. Wir haben eine Sache von Alien noch wir sind es so ein bisschen übergangen. Also erstens, dieses ganze Team ist eigentlich fast ein Who is Who. Ne? Also du hast halt Jerry Goldsmith, als den Soundtrack gemacht hat. Oh ja. Sehr, sehr geil. Oh ja. Gut, über Ridley Scott ist ja im Prinzip damit, war vorher auch schon, aber, oder? War das jetzt, glaub ich, also Scott? So richtig fürs richtig große Publikum über Alien, ja. Ja. Und natürlich ist das H.R. Giger oder ja, Hans Rudi oder wie hieß er nochmal? Hans Rudolf Giger. Genau. Schweizer genau. Airbrush, eigentlich der Erfinder vom Airbrush, kann man eigentlich sagen. Okay. Und der hat halt eben dieses Alien designt und dieses Design erfunden. Das ist halt so dieser ganz, ganz krasse biosynthetische Stil, den er da so reingebracht hat. Ja, ja. Und das ist also wirklich Stoff für Albträume. Mega creepy. Ja. Mega also, creepy. Aber super. Ne? Also, also so, super, super gemacht. Ja. Wie gesagt, von der Besetzung her richtig, richtig stark besetzt. Da ist keiner dabei, wo ich sagen würde, ist aber scheiße. Nee. Ne? Also richtig stark besetzt. Allerdings auch, und das ist mit auch das Geheimnis, wie man das in einem eigentlich guten Horrorfilm macht, keine Stars, die so groß sind, dass es, okay, der stirbt jetzt nicht. Ja. Ja. Ja? Also alles richtig gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber nicht so, dass du jetzt sagst, okay, das ist jetzt ein Film und George Clooney ist in diesem Horrorfilm und der wird das dann schon überleben, weil die lassen ja George Clooney nicht sterben oder so. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich ja noch nicht so erfahren, was jetzt Filme angeht. Ich habe zum Beispiel die Ripley aus Alien nicht mit Dana Barrett aus Ghostbusters in Verbindung gebracht, obwohl es dieselbe Schauspielerin ist. Ja. Das habe ich halt so nicht gesehen und für mich war halt nicht absehbar, dass Sigourney Weaver das Ganze überleben wird. Nein. Also man kann es einfach nicht sagen. Nein. Also das war eben für das damalige Publikum, wie gesagt, die kannten jetzt nicht unbedingt Sigourney Weaver, da ist keiner für hingegangen. Nee, ne? Nein. Also da wäre... Dann eher noch John Hurt. Eher John Hurt oder Tom Skerritt vielleicht noch oder sowas. Aber ich meine, damals sind die Leute hingegangen, weil das war voll im Trend. Star Wars war gerade vor 2 Jahren gelaufen. Ja. Dann hieß es, oh, guck mal, und demnächst könnt ihr ne, Star Trek gucken und Alien und so weiter. Also, ich weiß gar nicht, ob Star Trek da schon raus war, 79. Das müsste man jetzt gucken, in welchem Monat. Genau, ja. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, schon Maßstäbe. Ich meine, man muss wirklich sagen, alleine schon wenn man sich die Plakate anguckt, du hast auf dem Plakat nicht kaum was gesehen. Ja, du hast das Ei gesehen. Ja. Mit dem du gar nichts. Genau, mit dem man nichts anfangen kann, großartig. Ja, und dann eben mit dem Satz, im Weltall hört dich niemand schreien. Ne? War das damals schon? Das ist fürs Plakat. Ja, ich krieg's gerade nicht groß genug. Glauben wir dir einfach mal. Ich habe festgestellt, man sollte da im Zweifelsfall immer dem ja, da steht aber, in Space no one can hear you scream. Can hear you scream. Genau. Und oben in diesem neutral serifenfreien Ding einfach Alien. Ja, Alien und das hat man ja auch nicht automatisch als Ei erkannt. Nee. Ich mein, das könnte auch ein komischer ovaler Mond sein oder so. Das irgendwas, sind, also irgendwas geht da auf, irgendwas passiert da, man sieht das nicht ja. so richtig. Ja. Man kann mit dem Boden, der da drunter gezeigt wird, kannst du nicht großartig was ja. anfangen. Ja, ich würde sagen, das ist der leicht Säure angefressene Boden aus ja. dem Raumschiff. Aber wie gesagt, ne, einfach Alien. Ja. Ja. Ja, Alien und im Weltall hört dich niemand ja. schreien. Thema vorbei. Auch dieses ach, ich könnte jetzt total darauf abgehen. Also, ja. Am Anfang, wo die Buchstaben sich dann so einzeln zusammensetzen, oh, ist ja. ja auch zum Markenzeichen geworden. Genau, und, genau. Das ist so ein Element, das haben sie ewig durchgehalten. Ja. Ich habe eben gesagt, man hätte eigentlich nach Alien aufhören können. Das heißt nicht, dass ich die anderen Filme nicht mag. Ja, ich klicke gerade mit der Maus um, Entschuldigung. Das ist so, der Film hätte auch für sich alleinstehend funktioniert. Das ist eigentlich nur das, was ich halt sagen will. Es ist auch für mich so ein bisschen der einzige wirkliche Horrorfilm in der Reihe. Also wirkliche, wirkliche Horrorfilm. Ja, ja. Der nächste Alien-Film ist Aliens und das ist ein kompletter Tone-Shift, würde ich fast sagen. Oder wie wir sagen, Alien die Rückkehr. Alien die Rückkehr, genau. Wie also, man im Deutschen sagt, im Englischen Aliens. Genau, ich mag den englischen Titel. Womit der primäre Unterschied eigentlich schon festgelegt ja. ist. Ja. Alien gegen Aliens. Gegen Aliens. Ich fand erstmal, also es fängt Komplett anderer Film. Komplett anderer Film, fängt aber auch trotzdem also ne, überraschend an. Ne? Ja. Ja klar, ist im Kryoschlaf, ne, und dann kommt da jemand rein und dann halt, ja, man sieht halt die Raumstation, ist alles ganz gut und dann, ja, es sind übrigens 70 Jahre vergangen oder wie viele waren es, ne? Ja, wieso? Und dann fragst du dich so, okay, was ist, ich hatte eine Tochter, was ist mit ihr? Und es ist halt sehr, sehr cool und, aber man sieht, nee, nach 57 Jahren. 57 Jahre. Ja, ja. Und da ist er halt dann auf dieser Raumstation und ist eigentlich total fish out of water. Ich benutze gerade nur Anglizismen, ist fürchterlich mit mir. Also Fisch aus dem, auf dem Trockenen. Genau, einfach komplett deplatziert, weil ja. eben im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrer Zeit gefallen. Ja, ja. Und es ist auch so, dass sie halt, das Einzige, was sie noch machen kann, ist ja, sie hat halt einen Schein. Ja. Ah, nee, das kommt dann noch nicht mal. Also sie wollte einen Job machen, aber den hat sie dann auch nicht gekriegt. Also irgendwas ist da gewesen. Und sie will halt hier alle Leute warnen und es funktioniert aber nicht. Kein Mensch glaubt ihr. Ja. Bis dann irgendwann rauskommt, da ist nichts, ne? Auf dieser, wir haben da eine Kolonie gegründet auf diesem Planeten, auf LV426. Ja. Genau, LV426 ist dieser Exomond. Genau. Und sie, was? Und ja, und wir haben da so und so viele paar hundert Kolonisten, so, oh Gott. Und dann bricht natürlich. Es ist mittlerweile ein Trop, damals war es noch kein Trop, der Kontakt ab und so weiter und dann wird halt doch eine Rettungsmission gemacht. Es ist halt vom Ton was völlig anderes, weil jetzt haben wir halt die Space Marines. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Warhammer 40k Space Marines, obwohl, wenn die so weitermachen, sind die auch irgendwann so, also ja. richtig, ne, wie man halt so Marines kennt, sehr, sehr 80er das Ganze, ne, mit ganz dicken Knarren und so weiter und ja, geht halt so los, so hurra, wir fliegen jetzt auf den Planeten, spielen ein bisschen Kammerjäger und machen halt die Leute. Das ist quasi unser täglich Brot. Die kriegen dann nach allen Regeln der Kunst von den Aliens und das ist auch die erste Sache, es ist nicht nur ein Alien, sondern ganz viele. Und Leute, die den ersten Teil gesehen haben, wissen, wo die ganzen Aliens dann eigentlich herkommen müssen, weil da waren ganz viele Eier, dann werden wahrscheinlich ganz viele Leute das Vieh ins Gesicht bekommen haben. Ja. Und ich rede jetzt nicht über den Director's Cut, da sieht man es noch ein bisschen wieder, das Mädchen ist halt Newt. Das wird dann später da gefunden. Auf jeden Fall hat man tonnenweise Aliens und die Marines, die werden sehr, sehr aufgerieben. Und das Ganze wird dann mehr oder weniger zu es hat dann auch dieses Klaustrophobische, weil auch dieser Mond, das ist auch so eine Minenkolonie. Und die wollen halt, glaube ich, den Reaktor überlasten, damit sie halt die ganzen Viecher das Ganze sterilisieren. Thermonukleare, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Jetzt komme ich gerade ein bisschen ins Schwimmen. Das ist halt genau, also auf jeden Fall geht es halt darum, dass er halt dieses Ding, also ich glaube, den Reaktor auf Überladen gestellt haben. Aber dann wird hier Newt entführt und so weiter. Also es kommen noch so ein paar Sachen dazwischen. Und dann kommt der nächste Schockmoment, dass wir halt die Königin kennenlernen. Mhm. Und das Vieh ist krass. Also es hat erstmal einen ganz, ganz langen, ja, wie nennt man das, Schwanz? Also ist wie so ein riesengroßer Eibeutel. Genau. Und da legt sie halt ganz, ganz viele Eier und ist halt als wunderbar schleimig und so weiter gemacht. So Aliens, die sabbern ja auch. Also es ist halt wirklich ein geiler Actionfilm, wobei richtig Schiss habe ich bei dem Film nicht gehabt. Ja, ja. Also super, also, super Film. Also ich sag mal so, ich teilweise schon, einfach von der Atmosphäre her. Mhm. Der ganz große Unterschied ist einfach der, oder sagen wir es so, ich halt nicht so extrem ja, wie im ersten Teil. Also sagen wir beim ersten Film, wie gesagt, das ist ein Science-Fiction-Horrorfilm oder ein Horrorfilm mit Science-Fiction-Elementen, je nachdem, wie man will. Der zweite Alien-Film ist Vietnam. Wollte es gerade so sagen. Ja, also wir haben diese Marines, wir gehen dahin, gar kein Problem, wir reiben die einfach auf und passt schon. Ja. Wir haben das, was die Amerikaner so als Coffee and Cake Run bezeichnen. So nach dem Motto, wir sind da so zum Abendessen, sind wir wieder zu Hause. Das geht dann, wie gesagt, komplett nach hinten los. Und die Aliens machen quasi Guerilla-Taktik. Genau, weil die haben zwar ihre Ausstattung, das stellt sich dann aber raus, dass sie bestimmte Granaten können sie nicht einsetzen, weil sie sich sonst selber irgendwie in die Luft jagen. Der Feind sozusagen, also die Alien fallen über die her. Mhm. Wie gesagt, das ist eine komplett asymmetrische. Jetzt wurde das mit dir Vietnam gesagt, das fällt mir auch auf, dass die kriechen sogar durch die Schächte. Ja, ja, also das ist das Tunnelsystem von Vietcong auch so ein bisschen mit drin. Also es ist eine komplett asymmetrische Kriegführung da, die Marines mit ihrem ganzen Hightech. Ja. Gegen die Aliens, die einfach da instinktgesteuert gegen die vorgehen und so weiter. Das sieht man eben. Also Alien, die Rückkehr oder Aliens ist ein Kriegsfilm. Hm. Ja, das ist ein verdammt cooler Kriegsfilm. Ja, genau. Aber das ist, sage ich mal, diese Art von Film, die Paul Verhoeven dann ein paar Jahre später quasi dann nochmal ganz derbe persifliert hat mit Starship Troopers. Ja, ne? Ja. Also das ist dann sozusagen die super zynische Variante. Mhm. Dieser Film ist nicht, in dem Sinne ist nicht zynisch. Ja, wobei nicht, natürlich auch wieder Evil Corporation und... Ja, ja. Aber man sieht es eben... Burke. Genau, aber man sieht eben, es ist ein James Cameron Film und man sieht sehr viel von der Handschrift, die man auch später von James Cameron kennt. Das ist ein Gib ihm. Es ist halt der Terminator-Macher. Genau, genau. Nach dem Motto, was können wir machen? Wir hatten einen Terminator. Viele. Ja, ich meine, das wird später ein bisschen so dieses Markenzeichen. Ne? Wir hatten, hatten einen Terminator, der ballert sich und killt sich dadurch, quasi sozusagen wie das Alien. Dann machen wir zwei gegeneinander. Dann macht James Cameron Aliens, wo er dann aus dem einen Alien die vielen Aliens hat. Ja. Und weil das wunderbar funktioniert, können wir dann ja bei Terminator 2, also es war nicht nur, weil es der zweite Teil war, es waren nur noch zwei Terminators da. Ja, ja. Aber wir müssen halt, klar, bigger... Genau, ne? Also das war, ich sag mal, und das sieht man aber so ein bisschen, da sieht man so ein bisschen auch schon das, was die Reihe auch später kennzeichnen wird. Meiner Meinung nach, wir hatten ein Alien, wir haben mehrere Aliens. Mhm. Das ist eigentlich die große Änderung, die denen fast bis zum Ende der Serie mal so eingefallen ist. Ja, so ein bisschen, ne? Ja? Also die anderen Filme, da kommen wir ja gleich drauf, ist ja nicht schlecht, aber man sieht offensichtlich, also das Erste, was denen eingefallen ist, okay, wir gehen wieder zu den Planeten zurück, greifen da wieder drauf. Wir müssen Sigourney Weaver wieder haben, ganz klar, haben wir auch. Und wir haben, brauchen mehr Aliens. Und sie haben das Klaustrophobische jetzt wieder hier drin. Ne? Also sie haben das Klaustrophobische drin, wir brauchen mehr Aliens und wir brauchen nochmal so eine andere Spielart Alien. Mhm. Also wir können jetzt nicht einfach nur das Alien aus dem ersten Alien-Film mal 150. Nee, wir brauchen noch irgendwas anderes und dann haben sie Alien Queen. Die Alien Queen, genau. Ist super gemacht. Ja, ja, was ich auch super überraschend, also krass fand, weil ne, zuerst hast du das so halb gar nicht als Bedrohung empfunden, weil die war ja quasi mit ihrem Eiersack, ne, aber dann konnte die den plötzlich abnehmen und hinter einem herstiefeln und dann war die dann doch ein bisschen gefährlich. Genau, genau. Und war dann mal eben doppelt so groß wie die normalen Aliens. Mhm. Und Ripley hat ja diesen Stapler, diesen wie heißen die, Armored Personal Carrier, im Prinzip ein Exoskelett. So ein Lastenheber-Exoskelett. Genau, die haben einmal diesen Transporter, mit dem sie durch die Gegend fahren. Genau, ja, genau. Mit dem APC. Genau. Ja, und nachher haben sie dann... Ach, das war nicht der APC, wer ist das andere Ding? Exosuit. Genau, genau. Inklusive orangener Rundumleuchte. Ja, das Ding war super. Wunderschön, wunderschöne Idee. Ja, und also es ist auch hier wieder, was du im ersten Akt einführst, ne, weil im ersten Akt haben wir Ripley, ja, können Sie das Ding, ja klar, ich habe einen Dreierschein, ne, und dann geht es halt hin, wo soll das hin, und diese, ja, da hinten hin, und Ripley lädt halt dann die ganzen Granaten ein. Ja. Ich meine, das Interessante ist, Ripley geht hin und killt die ganzen Kinder der Alien Queen. Ja. Und dann macht sich die Alien Queen auf und will quasi die, auch wenn jetzt nicht biologisch Tochter, aber quasi angenommen, versucht dann sich in dem Sinne zu rächen, indem sie quasi die Tochter von Ripley killt. Also weil Ripley hat sich der Newt ja quasi angenommen. Ja, das war ja quasi wie das als Ersatztochter, weil die andere und so weiter und so weiter. Es ist halt auch so dieses, vor allem weil du ja am Anfang erfährst, ja, ich hatte eine Tochter, was ist mit ihr? Ja, sie ist dann und dann gestorben und so weiter. Da ist quasi so eine Mutterstelle frei geworden, so nach dem Motto, wenn man das jetzt fies formulieren würde. Aber genau, ne? Und jetzt also wie gesagt, zwei Mütter fighten das jetzt aus am Rande des Universums so ungefähr. Ja. Und einen draufgesetzt haben sie zum Beispiel auch, also ich persönlich fand Lance Hendrickson einfach nur super als Bishop. Ja. Also Ash war gruselig, verdammt gruselig, aber Bishop war halt so dieses, dass man halt... ich kann mir schon vorstellen, die gesagt so, okay, wir haben jetzt Ash als total gefährlichen, wie zum Teufel können wir das jetzt so drehen, dass wir wieder anfangen, den Androiden zu vertrauen. Ja. Und das haben sie mit Bishop wunderbar hinbekommen. Mhm. Sie traut ihm zwar am Anfang nicht, aber am Ende ist sie ja schon regelrecht traurig, was Bishop angeht. Ja. Ja. Und auch da, was die Todes, der ist dann halt komplett entzwei gerissen worden vom Alien. Ja, genau. Genau. Also der hat den Darth Maul gemacht so ein bisschen. Genau, und Michael Biehn kann solche Begegnungen mit irgendwelchen Tötungsmaschinen nicht überleben. Doch, hat er doch. Michael Biehn hat doch gewonnen. Michael Biehn hat doch überlebt. Stimmt, doch. Ultimativ nicht, aber, aber den Film hat er überlebt. Ja, am Ende kommt halt dann die Schlägerei Exosuit gegen Alien Queen, was ich sehr, sehr geil fand. Mhm. Und wird halt im Prinzip wie bei Teil 1, bei Teil 1 war es ja, glaube ich, so, aus dem Raumschiff raus teleportiert und dann mit dem Abgasstrahl flambiert. Genau, aus der Luke, aus der Luftschleuse rausgekickt und weil dann immer noch dran hing, dann noch mal ein bisschen hinterher geröstet. Genau. Und ich glaube, hier ist es tatsächlich so gewesen, nee, ist nur so rausgeschmissen worden, oder? Nee, stimmt gar nicht. Mm-mm. Boah, ich hab's. Da war nämlich, also ist dann im All, genau, und dann packen sie halt alle ein, weil Newt hat überlebt, Bishop hat sie dann auch quasi zusammengekehrt und wieder in so eine irgendwo hingelegt. Ja. Michael Biehn, also Hicks, hat auch überlebt. Ne, der ist halt nur schwer verwundet. Obwohl man eigentlich jetzt schon davon ausgegangen wäre, dass er es nicht überlebt. Ja, also er stirbt halt quasi offscreen zwischen Teil 1 und Teil 2 im Kryoschlaf. Ne? Also, und dann will sie sich halt gerade irgendwie, soweit ich weiß, einfrieren. Und dann kommt das Alien halt wieder. Mhm. Weil es hat nämlich überlebt. Das hat sich, glaube ich, auch in diese Ja, ja. Genau. Ich habe irgendwas durcheinander gebracht wahrscheinlich, aber ist auch egal. Also ist nicht egal, aber... Nee, aber auf jeden Fall ist es schon... ja, es ist für sich genommen... Nee, das Alien wird schießt es ins All und dann frieren die sich ein und sind weg. Genau, so war's. Genau. Ja, man hat irgendwie immer damit gerechnet. Ich verwechsel gerade Alien 1 und Alien 2. Das war bei Alien 1, wo du denkst, das Vieh haben sie raus, haben sie irgendwie... und dann doch nicht. Und dann war es halt doch nicht. Genau, genau. Ja, bitte die Hasskommentare, was für ein Noob ich doch bin unter unser YouTube. Also wie gesagt, sehr, sehr cool, auch wie dann der Planet dann in die Luft fliegt und so weiter. Und das ist dann eigentlich der Punkt, so eigentlich müsste es ja jetzt vorbei sein. Ne? So Alien ist ja jetzt eigentlich vorbei, ne? Weil der Planet mit den ganzen Eiern ist weg, die Königin ist tot. Ne? Ja, aber du machst nicht einen dermaßen derbe, erfolgreichen Film. Nein, nein, ohne dass es weitergeht. Ohne dass es weitergeht, ja. Und weiter geht es nächste Woche mit den restlichen Alien-Filmen. Genau. Ja, was bleibt noch zu sagen? Die Geek-Plätzchen bekommt ihr per RSS-Feed. Link immer unter dem YouTube, also die ganzen Links sind unter dem YouTube-Video. Bei Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast. Wenn ihr Anregungen haben solltet oder Kritik oder Lob. Oder ihr sagt uns, welches euer Lieblings-Alien-Film ist. Zum Beispiel. Dann oder was ihr von Prometheus haltet. Dann könnt ihr das auf dem YouTube-Kanal namens Geek-Plätzchen tun. Genau, hinterlasst uns einen Kommentar. Genau. Ansonsten, bis nächste Woche Dienstag, wünschen euch der Watchman. Und der Somaniac. Bis dann, ciao. Danke, ciao. Geek-Plätzchen.